etwa schon wieder Hunger? Na und? Naja, du hast ja jetzt schon kaum mehr in deinen Buggy. Das liegt nur an der vollen Winde. Sunny und schick. Leichte Sommerkleider. Nur 9,99 Euro. Von fröhlichen Familien empfohlen.